北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第八课《乘出租车》。 Jetzt lernen wir Lektion 8 mit dem Taxi. 在开始学习新的一课前，我们先复习一下上次课学习的内容。上一课我们学习了如何问路。现在我们的一位朋友要去火车站，那应该怎么说呢？ Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Zum Bahnhof? Das ist nicht weit von hier. Gehen Sie von hier immer geradeaus. Dann gehen Sie die zweite Straße rechts. Da sehen Sie den Bahnhof. Dankeschön. Bitte. 今天我们一起学习如何找出租汽车、坐出租车。谈到出租车，您一定不会感到陌生的。在德国，在出租汽车站或在马路上，一般都能叫到出租车，也可以打电话叫出租车。如果您对自己所在之处还不熟悉，一下找不到出租车，您就可以这样问一问别人 ：“Ich brauche ein Taxi.” Wo bekomme ich ein Taxi? 我需要一辆出租车，在哪能叫到出租车？ Ich brauche ein Taxi. Wo bekomme ich ein Taxi? Ich brauche ein Taxi. Wo bekomme ich ein Taxi? 您也可以这样问一问出租汽车站在哪。 Wo ist ein Taxistand? 出租汽车站在哪？ Wo ist ein Taxistand?Wo ist ein Taxistand? 德国朋友一般会告诉您，打个电话叫出租车就行了，因为这样很方便省事。 Sie können einen Taxistand anrufen. 您可以给出租汽车站打电话。 Sie können einen Taxistand anrufen. Sie können einen Taxistand anrufen. 现在我们把刚刚学过的句子连起来说一说。 Ich brauche ein Taxi. Wo bekomme ich ein Taxi? Ich brauche ein Taxi. Wo bekomme ich ein Taxi? Wo ist ein Taxistand? Wo ist ein Taxistand? Sie können einen Taxistand anrufen. Sie können einen Taxistand anrufen. 大家做得不错。我们打电话要出租车的时候，一般要和出租汽车站的人讲清楚本人的姓名、详细地址、要车时间。这就是我们下面要学到的内容。 Schicken Sie ein Taxi in die Gartenstraße 7. 请您派一辆出租车到花园路7号。 Schicken Sie ein Taxi in die Gartenstraße 7. Schicken Sie ein Taxi in die Gartenstraße 7. 如果您想让出租车15分钟后到您这里，怎么说呢？ Können Sie in 15 Minuten hier sein? 您15分钟后能到这里吗？ Können Sie in 15 Minuten hier sein? Können Sie in 15 Minuten hier sein? 德语的两位数字的说法是先说个位数，再说十位数，这一点和我们汉语的习惯不一样。比如15的读法是15, 15. 下面请您听一个小对话，听听我们的一个朋友是怎样打电话要出租车的。 Taxistand, Baumann. Guten Tag. Guten Tag, hier ist Jan, Gasthaus Emmert. Ich brauche ein Taxi. Wohin wollen Sie bitte? Zum Flughafen. Wann brauchen Sie das Taxi? Können Sie in 15 Minuten hier sein? Ja, Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 不知道朋友们注意到没有，对话中出租汽车的主人是鲍曼先生。这位朋友住在 Emmett 旅店，要去的地方是机场。我们读一读这几个单词。 Baumann, Baumann, Gasthaus Emmett, Gasthaus Emmett, zum Flughafen, zum Flughafen. 我们说的慢一些，请您再听一遍这个对话。 Taxistand, Baumann, guten Tag. Guten Tag, hier ist Jan, Gasthaus Emmett. Ich brauche ein Taxi. Wohin wollen Sie bitte? Zum Flughafen. Wann brauchen Sie das Taxi? Können Sie in 15 Minuten hier sein? Ja. Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 我们乘出租车时要告诉司机您去机场怎么说呢？ Fahren Sie mich bitte zum Flughafen. 请您把我送到机场。 Fahren Sie mich bitte zum Flughafen. Fahren Sie mich bitte zum Flughafen. 我们有时要问问司机车子需要开多长时间，您可以这样问 Wie lange dauert die Fahrt? 车子要开多长时间 Wie lange dauert die Fahrt? Wie lange dauert die Fahrt? 要是十分钟怎么说呢 Die Fahrt dauert 10 Minuten 十分钟 Die Fahrt dauert 10 Minuten Die Fahrt dauert 10 Minuten 此外，我们还应了解需要多少车费。 Was zahle ich? 车费是多少 ？Was zahle ich? Was zahle ich? 比如是十五马克，怎么说呢 ？15 Mark. 十五马克。 15 Mark. 15 Mark. 句子里的 Mark 是德国的货币名称，在德国乘出租车时，乘客付费时一般不要求找零头。而作为给司机的小费，下面我们听一个在出租车里的小对话。 So, hier ist schon der Flughafen. Was zahle ich? 19 Mark, bitte. Bitte schön, der Rest ist für Sie. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 对话里的 der Rest ist für Sie 意思是剩下的零头不用找了。我们再听一遍这个对话。 So, hier ist schon der Flughafen. Was zahle ich? 19 Mark, bitte. Bitte schön, der Rest ist für Sie. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 在我们今天的学习中，接触到了20以内的数字，我们读一读。 Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben, sieben, acht, acht, neun, neun, zehn, zehn, elf, elf, zwölf, zwölf, dreizehn, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn, sechzehn, sechzehn, siebzehn, siebzehn, achtzehn, achtzehn, neunzehn, neunzehn, zwanzig. 20。在节目的最后，我们练习一下本课出现的几个重要的单词和词组的发音。 Das Taxi, das Taxi, der Taxistand, der Taxistand, bekommen, bekommen, schicken, schicken, die Gartenstraße.Die Gartenstraße, das Gasthaus, das Gasthaus, der Flughafen, die Fahrt, die Minute, Zahlen, Zahlen, die Mark, 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了，感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören。